sag nix als die Wahrheit. Knüppel tagtäglich, mach die Schicht auf der Arbeit. Ich sitz auf meinem Arsch mit dem Blick auf die Fahrzeit. Ich schreib bei der Mahlzeit. Ich schreib, hab ich Mahlzeit. Seit Tag 1 will ich nur rappen. Mir ist Campino Schnurz. Was wir machen, geht durch die Decke. Hashtag Aminofurz. Riech mal kurz. Ekelhaft. PE, das schreibt jede Nacht. Komme vom Fahrrad über U-Bahn bis hin zu Segel. Meine Ambition, Feeling und Para, deine ist Gier. Affe, Lügen haben Lilliputanerbeine. Ich Giraffe. Es ist vorbei für die Kinder, wenn ich ins Spielplatz. Spielsatz um sie. Du willst viel, ich das vielfach. Robot-Legende wird dem Status gerecht. Diese Platte ist wie H, wir haben den Startschuss gesetzt. Diese Jungs sind kaputt, Alter. Völlig bekloppt, ihnen fehlt schon die Luft, Alter. Höllischer Stoff, ah. Hab mich gestern mit Müttern vergnügt. Wer wüsste, der lügt? Fahr Ferraris, Mustangs und Jeeps. Wer flüstert, der lügt? War gestern im Club, hab die Bündel gezückt. Wer flüstert, der lügt? Ich bin monströs bestückt. Ah. Wer flüstert, der lügt? Wer flüstert, der lügt? Ihr labert nur Dünnschiss. Nichts, das man fühlt. Das Image ist künstlich. Nichts Wahres dran. Nur erfundene Geschichten. Junge, was für Diss? Ich komm rum und werd dich ficken. Ich kenn hunderte Geschichten, sie sind sehr kreativ. Du bist krass, eher sehr relativ schwul. Lehn etwas, sieh zu, mach es wie wir. Unsere Alben haben alles rasiert, yeah. Ich schreibe auf dem Locus Parts und Rapper lutschen. Arbeite mit Hochdruck dran, sie wegzuputzen. Wie ein Kärcher, wer will Ärger, du Kackvogel? Hast du Lack gesoffen, was denn Fotze? Dein Arschloch ist nicht nur zum Kacken offen. Abgedroschen, aber wahr. Ich schwör, du hast recht, ey. Ich hör nur bla bla, leere Versprechen. Diese Jungs sind kaputt, Alter. Völlig bekloppt, ihnen fehlt schon die Luft, Alter. Höllischer Stoff, ah. Ich bin einer, der die Kritiker liebt. Wer flüstert, der lügt? Ich ticke Coca, Crystal und Speed. Wer flüstert, der lügt? Die Flasche Moe ist für mich schon gekühlt. Wer flüstert, der lügt? Ich bin monströs bestückt, ah. Wer flüstert, der lügt, ah. DJ MI, Blut und Kasse, Macher Musik, Mixtape mit Set.